Nach der Raumfahrt und den Außerirdischen lassen wir andere Lieblingskinder der Science-Fiction aufmarschieren. Die Wunschträume von Frau und Mann in Menschengestalt, aber mit Robotergehirn. Hermann Ebeling spricht sie an mit dem Kennwort Liebling. Bitte schön, hier sind die speziellen Haushaltsmodelle. Formschön, von liebenden Menschen praktisch nicht mehr zu unterscheiden. Ja. Vitalplastik, kneifen Sie ruhig mal. Was? Oh nein, naja, oh. Wie echt? Nur, dass ein Roboter ihn nicht auf die Finger schlägt. Bedient alle Haushaltsgeräte. Stromverbrauch ist minimal. Schauen Sie, hier sitzt die Anschlussbuchse. Da? Ein kleiner Scherz des Konstrukteurs. Die Geräte sind psychisch völlig abhängig vom Besitzer. Hier wären die Mimikschablonen. Damit können Sie ein paar tausend Gesichter zusammensetzen. Nehmen Sie nichts zu Hübsches, sonst wird Ihre Frau eifersüchtig. Oder nehmen Sie einen Butler, da gehen Sie allen Komplikationen von vornherein aus dem Weg. Ich bin Witwer. Herzliches Beileid. Ja. Ganz unvorbereitet. Verstehe, dass Sie jetzt eine Hilfe brauchen. Sehen Sie, so hat sie ausgesehen. Und ganz plötzlich? Meinen Sie, ja? Ob man dem Roboter, ich meine, wenn das Gesicht ein bisschen ähnlich würde. Ah, ich verstehe Sie. Ich käme auf einen Versuch an. Ich meine, eine Versuchsserie. Ihr Geld spielt bei mir keine Rolle. Ja, eine Fotografie reicht natürlich nicht aus. Ich habe Filme, Videobänder, Hologramme. Na, wunderbar, eine Aufgabe für unseren Chefstylisten. Wir müssen den Hauttyp ermitteln, Haarstruktur, Bewegungsabläufe. Eine interessante Aufgabe, Herr Ziekow. Dann die Sprache. Im Allgemeinen reichen ein paar tausend Worte, durchschnittliche Intelligenz. Nur nicht zu viele Worte. Aber wenn Sie Verenas Stimme kopieren könnten. Technisch kein Problem. Ja, hier sind die Bänder. Kommen Sie zum Gerät. Ja. Ich habe Verenas Stimme in allen Situationen aufgenommen. Eine schöne Erinnerung. So. Hör mir doch zu. Du hörst mir ja gar nicht zu. Nie hörst du mir zu. Ich existiere ja für dich überhaupt nicht. Sag doch etwas. Ich weiß nicht. Gib doch zu, dass ich für dich überhaupt nicht existiere. Spitze Vokale. Wie du geworden bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie lächerlich du aussiehst. Dieser dumme Kalbsblick. Hör mir zu, wenn ich mit dir rede. Das gebietet doch der einfachste Anstand. Ich habe es satt. Ich habe es einfach und endgültig satt. Alle anderen Männer in deinem Alter bieten ihren Frauen etwas. Das wäre ja das Schönste, mir die besten Jahre meines Lebens stehlen und dann sie davon machen. Verena. So leicht kommst du mir nicht davon. Nichts, nichts. Eine Niete bist du. Gib mir endlich mein Vitaminspray, du siehst doch, das ist nicht schlimm. Ja, also das Stimmspektrum, glaube ich, ist leicht zu kopieren. Sie fehlt mir manchmal. Wir werden Ihr Haushaltsmodell mit einem Abschaltmechanismus versehen. Sie brauchen nur ein Codewort zu sagen und der Robby ist still, bis Sie ihn wieder einschalten. Ja, wie wäre es mit dem Codewort Liebling? Kommen Sie in 8 Tagen wieder vorbei, dann ist das Rohmodell fertig. Wir können eine Hörprobe machen und an die Feinarbeit gehen. Ich garantiere Ihnen, wer nicht weiß, dass Ihre Frau gestorben ist, wird sich täuschen lassen. Wenn Sie mir das Codewort vielleicht gleich auf Band sprechen würden. Ja. Einen Moment. Jetzt. Ja. Liebling. Liebling. Liebling. Liebling! Liebling! Liebling! Liebling! Liebling! Liebling! Ein schönes Haus, Karl. etwas einsam gelegen. Ja, das liebe ich. Komm, hier sind die Lichtschalter. Du wirst bald alles lernen. Es gefällt mir hier wunderbar. Sprich nicht so viel. Da kommt ein Auto. Ja. Das ist Verena. Sie war im Kino. Ich denke, Verena ist tot. So gut wie. Geh dort an den Werkzeugschrank und gib mir einen Hammer. Diesen? Nein, den großen. Stell dich dorthin, Verena. Es soll ihr wenigstens in ihrem letzten Augenblick die Sprache verschlagen. Wenn du wüsstest, wie satt ich es habe. Tu doch nicht so, als hättest du mich nicht kommen hören. Wer ist denn? Ist sie jetzt wirklich tot? Dann müssen wir jetzt die Polizei benachrichtigen. Liebling! Beispiel Nummer 2, Hermann Ebelings Kennwort Liebling, agierten Peter Röhring, Helga Grimme und Berthold Tötzke.